Ja, Kameradinnen und Kameraden, gestern habe ich den zweiten Verhandlungstag wieder einmal 7 Stunden vom Landgericht in Berlin zugebracht. Es werden noch weitere 3 Verhandlungstage folgen. Was habe ich gemacht? Ich war 2006 Parteivorsitzender einer Partei, die einen Fußballplaner, einen WM-Planer herausgegeben hat, mit der Aufschrift Weiß ist nicht nur eine Trikotfarbe für eine echte deutsche Nationalmannschaft. Und das, werte Freunde, soll Volksverhetzung sein. Angeklagt sind Frank Schwert, Klaus Beyer und ich. Klaus Beyer, weil er Leiter Öffentlichkeitsarbeit damals gewesen ist, Frank Schwert, weil er Leiter der Rechtsabteilung war und das genehmigt hatte, und ich, weil ich Parteivorsitzender war. Man stelle sich mal vor, Frau Merkel oder Herr Gabriel würden angeklagt wegen einem Flugblatt, was ihre Partei herausgegeben hat, unvorstellbar, aber macht nichts, da müssen wir durch. Und es ist schon sehr interessant, wir hatten alle einen Freispruch, das Kammergericht hat den Freispruch aufgehoben und jetzt begegnen wir uns wieder mit dem NPD-Verbotsverfahren, weil dieser Freispruch nicht berücksichtigen würde, dass die Menschenwürde und das Existenzrecht farbiger Mitmenschen in der Bundesrepublik durch unsere Aussage beeinträchtigt würde. Wir haben gestern Aussetzung des Verfahrens beantragt, solange bis das Bundesverfassungsgericht über den Verbotsantrag der NPD entschieden hat. Denn immerhin ist die NPD die einzige Partei in Deutschland, die sich mit klare Deutlichkeit gegen eine multikulturelle Gesellschaft ausspricht. Und daher leiten wir auch unser Recht ab, uns gegen eine multikulturelle Fußballmannschaft, die sich Nationalmannschaft nennt, auszusprechen, werte Freunde. Natürlich wurde diesem Antrag nicht stattgegeben. Der Richter meinte, als Tatrichter müsse er das selber beurteilen, ob wir ihnen die Menschenwürde und das Existenzrecht absprechen. Werte Kameradinnen und Kameraden, wir sprechen ihnen doch kein Existenzrecht ab, wenn sie nicht in der Nationalmannschaft spielen können. Sie können ja bei Borussia Mönchengladbach, Dortmund oder sonst wo spielen. Aber wir sind eben der Meinung, wenn Nationalmannschaften auf der Welt auftreten, dass auch die Völker und Nationen von dort repräsentiert werden sollen. Nach unserer Meinung sprechen wir Asamoah oder Boateng oder sonst jemand kein Existenzrecht ab. Sie können in ihrer Nationalmannschaft in Ghana spielen. Wir wollen das in einer französischen Nationalmannschaft Franzosen, in einer brasilianischen Nationalmannschaft Brasilianer und in einer chinesischen Nationalmannschaft Chinesen spielen, aber in einer deutschen Nationalmannschaft eben nicht Deutsche, werte Freunde. Wenn das natürlich im Fernsehen ausgestrahlt wird, gibt es gleich noch ein paar Monate Zulage, aber ich kann euch versichern, dass das letzte Urteil trage ich mit Stolz und ich werde auch das künftige mit Stolz tragen, denn in diesem kaputten politischen System kann man doch nur stolz sein, wegen so etwas wie Volksverhetzung verurteilt zu werden. In keinem Land, in keinem Land Europas, in dem Musterbeispiel der Vereinigten Staaten von Amerika, da gibt es sowas wie 130 gar nicht. Da kann wirklich jeder Bürger seine Meinung frei und offen sagen, ohne jedes Mal damit rechnen zu müssen. Hat das Fernsehen das jetzt gefilmt? Kommt das morgen in die Öffentlichkeit? Kriege ich schon wieder ein neues Verfahren? Werte Freunde, wenn es in diesem Land noch eine Partei gibt, die für Demokratie eintritt, für Freiheitsrechte, für freie Meinungsäußerung, dann sind das wir sind die Spitze, die für Freiheit, Recht und Demokratie kämpfen. Die anderen etablierten Parteien treten es mit Füßen. Und die etablierten Parteien mussten sich in der letzten Woche vom Bundesverfassungsgericht sagen lassen, dass ihre 3%-Klausel verfassungswidrig ist. Sie sind es, die die Verfassung brechen, aber nicht wir Nationaldemokraten. Zurück nach Europa. Warum sollen überhaupt Nationalisten, nationale, patriotische Parteien ins Europaparlament? Ja, werte Freunde, weil dort 80% der nationalen Entscheidungen vorweggetroffen werden. Und hinterher haben die Regierungen sich daran zu halten. Denken Sie nur mal an die künftigen Entscheidungen über Genmais, über Genprodukte, die in Europa angebaut werden. Am Anfang dürfen und später müssen. Denn die wenigsten haben ja erkannt, wenn wir jetzt über den Genmais Nummer 1507 sprechen, den das EU-Parlament zwar abgelehnt hat, aber nicht mit der nötigen Mehrheit, und jetzt künftig die EU-Kommission darüber entscheiden kann, was das für uns, für euch bedeutet. Ja, es kommt ein Genmais nach Europa, der Insekten abtötet, der Schädlinge abtötet. Niemand sagt dabei, dass er gleichzeitig auch Schmetterlinge und Raupen abtötet. Genmais, die Genprodukte, die kommen, kommen fast alle von amerikanischen Saatgutfirmen und haben eine Eigenschaft. Sie können sich nicht mehr selber vermehren. Man kann die Saat nicht nehmen und neu aussehen, sondern man muss jedes Jahr das Saatgut neu kaufen, nämlich bei dieser amerikanischen Saatgutherstellerfirma. Und es sind nur wenige, die dagegen aufstehen und dagegen protestieren. Und ich bin überzeugt, dass der amerikanische Einfluss auf die EU, dass der amerikanische Einfluss, der jetzt bis in die russische Einflusssphäre in die Ukraine reichen soll, was ja eine Kornkammer und Weizenkammer Europas darstellt, dass es auch hier darum geht, die Vorrechte dort künftig als einziger Hersteller in der Welt das Saatgut verkaufen zu können. Und dann, werte Freunde, wenn die Mehrzahl der Erde in ihrer Hand ist, dann bestimmen die Amerikaner die Preise. Es geht bei all diesen Dingen und den Kriegen der Neuzeit ums Kapital. Das soll uns doch darüber im Klaren sein. Und wenn wir jetzt schon mal bei den Amerikanern sind, sie haben doch die Kriege der letzten Zeit vom Zaun gebrochen. Sie sind doch im Irak eingefallen, haben die dortige Ordnung so destabilisiert, dass Zehntausende mittlerweile gestorben sind und befreit wurden, aber befreit wurden von ihrem Leben und jeden Tag weiter befreit werden durch irgendwelche Wahnsinnigen, die sich in die Luft sprengen. Sie waren es, die vordergründig Libyen destabilisiert haben, Ägypten destabilisieren wollen. Und sie wollen natürlich jetzt auch die Ukraine destabilisieren, weil das ein letzter vorgeschalteter Staat vor Russland ist, der künftig dann keine Vorwarnzeiten mehr hat. Werte Freunde, uns muss im Klaren sein, der ukrainische Freiheitskampf hat seine Berechtigung schon seit dem Zarenreich. Aber ich bin der Meinung, dass die Berechtigung eines Freiheitskampfes mit der Idee Europas zusammengeführt werden muss. Und daher sagen wir Nationaldemokraten, ja, was Peter Marx auch schon gesagt hat, Amerikaner raus aus Europa. Wir sagen noch mehr, die Amerikaner raus aus der NATO oder wir gehen raus aus der NATO. Und wir meinen, dass die Ukraine genauso gut wie Russland ein Teil Europas sind und zu einem Europa der Vaterländer gehören, welches sich ein eigenes Verteidigungsbündnis geben soll, um die Tripolarität in der Welt zu erhalten, damit eben die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrem Kapital nicht dereinst über die ganze Welt herrschen können. als ich heute Morgen Berlin verließ, eine tolle Schlagzeile der Berliner Zeitung. Zum ersten Mal öffentlich in Berlin 35.735 EU-Bürger kassieren in Berlin Stütze. Werte Freunde, das ist doch der eigentliche Skandal, der auch wieder einmal Europa angeht. Unsere etablierten Politiker behaupten, es gebe überhaupt keine Armutseinwanderung in unsere Sozialsysteme aus Ländern der EU. Allein in einer Stadt, in Berlin, sind es 35.000. Man stelle sich diese Zahl einmal vor. Und wenn wir sagen, Sozialleistungen, Anspruch hat natürlich nur der, nach unserer Meinung darauf, der auch in die Sozialsysteme eingezahlt hat. Das ist aber bei diesen nicht der Fall. Und jeden Tag kommen es mehr und mehr. Und jeden Tag glauben diese, die gleichen sozialen Ansprüche erheben zu können, die Deutsche erheben, die 30 oder 40 Jahre in dieses Land eingezahlt haben. Und was wir noch an neuen Zahlen heute erfahren haben. In Berlin wird über das Arbeitslosengeld 1 auch Kindergeld an Ausländer bezahlt. Ja, sollte man sagen, wie viele Ausländer? An 37.455 Kinder wird Kindergeld bezahlt. Das ist doch kein Wunder, dass wir Deutschen kein Geld mehr haben. Dass alles teurer wird, dass jedes Jahr sich die Steuern erhöhen. Der Staat erhöht sich immer mehr, weil er nicht mehr weiß, wo er das Geld hernehmen kann und hernehmen soll. Und wer das nicht glaubt, dem lese ich mal ein paar Zahlen vor. 1998 im Vergleich zu heute, da wir alle hier oder vier am Aschermittwoch ein Bier trinken, der Bierpreis hat sich seitdem um wie viel Prozent erhöht? Nicht um 10, nicht um 15, sondern um 230%. Muss man sich ja mal vorstellen. 500 Gramm Erdbeeren um 96%. 1 Kilo Birnen 193%. Margarine 500 Gramm 96%. Zeitungen 66%. Autos in Deutschland Durchschnitt um 30,7% teurer geworden. Das Superbenzin um 97%, der Diesel um 144%, das Heizöl um sage und schreibe 273%. Und dann, werte Freunde, wissen wir alle, dass wir schon enteignet worden sind mit Einführung des Euro. Jeder von uns hatte über Nacht nur noch die Hälfte in der Tasche. Und gleichzeitig steigen die Preise, steigen die Kosten in Deutschland ins Immense. Als ich zur Schule ging, konnte mein Vater sich als Arbeiter noch leisten, mit seinem Einkommen ein Reihenhäuschen zu kaufen und konnte es abbezahlen, werte Freunde. Mein Vater war Kraftfahrer. Welcher Kraftfahrer kann sich heute noch erlauben, eine Familie mit Kind zu ernähren und ein Häuschen zu bauen? Das ist in Deutschland nicht mehr möglich. Und warum ist das nicht mehr möglich? Weil wir im Rahmen des Stichwortes der Harmonisierung das Geld für alle übrig haben, nur nicht für unser eigenes deutsches Volk. Und das ist eben das Schlimme, dass die Deutschen so spät aufwachen, dass sie einfach nicht begreifen, so nach dem Motto, uns geht's ja noch halbwegs gut, den anderen geht es ja viel schlechter, wird überhaupt nicht einmal mehr nachvollzogen, was passiert, was mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus passiert, was morgen passieren wird, wenn Portugal, wenn Griechenland oder Spanien oder Italien zahlungsunfähig wird. Wer muss das denn bezahlen? Hier, Deutschland, in erster Linie Deutschland. Natürlich kann man sagen, Deutschland haftet nur für einen bestimmten Teil der Summe nach den Verträgen. Ja, werte Freunde, wir haften nur einen bestimmten Teil. Es gibt aber einen Zusatzvertrag, der unten drunter steht. Und da steht, wenn die anderen EU-Länder nicht mehr zahlen können, übernimmt Deutschland die Verpflichtung, für diese mitzuzahlen. Und ich denke, wenn wirklich eines dieser Staaten bricht und zahlungsunfähig wird, dann machen die Deutschen auf. Dann geht es genau wie in Zypern. In Zypern haben wir es ja überlebt. Haben wir alle mitbekommen, was dort passierte. Am Freitag haben alle Banken geschlossen. Man konnte an den Geldautomaten kein Geld mehr abheben. Man konnte dann aber ab Montag wieder 100 Euro pro Tag abheben. Aber 30% des angesparten Geldes wurden erstmal einbehalten zur Zahlung der Schulden. Und wenn das passiert ist, werte Freunde, dann werden die Deutschen wach. Davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen ihnen helfen, schon vorher wach zu werden. Wir müssen Aufklärung betreiben. Wir müssen mit den Menschen da draußen sprechen und ihnen die Probleme schildern. Es ist ja auch kein Wunder, dass man bisher NPD-Leute nicht ins Fernsehen gelassen hat. Denn wenn wir die gleichen Chancen hätten, wie Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht, dort mitzureden und unsere Argumente zu vertreten, ja, werte Freunde, dann müssten die anderen sagen, die sind ja doof, das stimmt gar nicht, was sie sagen. Oder aber sie müssen sagen, die von NPD haben recht. Und Millionen Menschen würden erstmals originär im Fernsehen etwas erfahren, was die NPD will. Und sie würden auch erfahren, dass die NPD weder EU-feindlich ist, noch ausländerfeindlich. Werte Freunde, das ist doch ungeheuerlich, eine Partei, welche für die Identität der Völker eintritt, als ausländerfeindlich zu bezeichnen. Wir haben etwas gegen eine multikulturelle Gesellschaft, weil wir wissen, wenn die Vermischung, und wie Herr Stoiber einmal gesagt hat, die Durchrassung stattgefunden hat, dann ist der Genpool kaputt. Dann ist das nicht mehr korrigierbar. Aber, liebe Freunde, eines wissen wir, dass Europa bis heute eigentlich die Zivilisation des Abendlandes anführt. Und warum ist das so? Europa führt die Zivilisation deswegen an, weil die Völker und Kulturen im Wettstreit untereinander waren. Und im Wettstreit wird man zu Höchstleistungen herausgefordert. Und ich denke, dies haben die Völker Europas gezeigt und können sie auch künftig zeigen, wenn sie nicht in einer One-World-Gesellschaft aufgehen, in einer multikulturellen Gesellschaft, welche nur noch das tun, was Banken und Kapital wollen. Wir sind doch nicht ausländerfeindlich, wenn wir gegen eine moderne Völkerwanderung sind, die Völker verschleppt als Sklaven in die Industrieländer, als billige Lohnsklaven, damit sie dort als billige Kräfte dafür dienen, damit unseren deutschen Arbeitern die Lohnkosten gesenkt werden können und dass wir nicht weiter Hoffnungen auf große Lohnerhöhungen haben, weil wir sagen können, beziehungsweise die Industrie, ja, da ist ja ein Türke, da ist ein Bulgare, da ist ein Pole, der macht's auch für ein Drittel, was du machst, entweder du bist auch zufrieden mit weniger Geld oder wir entlassen dich. Das ist doch der Grund, warum die Ausländer hierher kommen. Und wir Nationaldemokraten haben immer schon gesagt, wenn es Überkapazitäten gibt, dann soll man die Überkapazitäten dort in die Heimat der Ausländer verlagern, wo sie herkommen, denn wem macht es schon Spaß, entfremdet seiner Heimat in irgendwelchen Slums am Rande einer Großstadt zu leben, um dort sein Geld zu verdienen. Nicht den Ausländern muss man den Vorwurf machen, dass sie hierher kommen. Sie tun das ja nur, weil ihnen das Wasser bis zum Halse steht. Dem Kapital muss man den Vorwurf machen. Den etablierten Politikern muss man den Vorwurf machen, dass sie moderne Ausbeutung und Sklaverei betreiben auf Kosten des deutschen Arbeiters. Und diese Probleme, die haben ja nicht nur wir in Deutschland, Die haben wir in ganz Europa, egal ob in Frankreich, ob in England, ob in Spanien, ob in Italien, überall kommen die Fremden nach Europa, nicht weil sie was für uns zu unserer Kultur beitragen wollen, sondern weil sie arm sind, weil sie ausgebeutet sind, weil sie jahrhundertelang von den Kolonialherren ausgebeutet worden sind. Und das kann man uns Deutschen ja wohl nicht vorwerfen, denn man hat uns ja alsbald unsere Kolonien weggenommen. Wenn man da schon wieder Gutmachung machen will, warum sollen wir Deutschen dafür zahlen? Da sollen die Franzosen für ihre ausgebeuteten Kolonien genauso gut zahlen, wie die Engländer das tun sollen, aber nicht das deutsche Volk, werte Freunde. Wir haben eben den Dr. Rose gehört über die Situation, die wir in Deutschland haben. Und in der Tat wird es in 20, 30 Jahren zappenduster aussehen. Ich nenne nur mal zwei, drei Zahlen. In Berlin ist der Anteil der Kinder unter 6 Jahren beträgt heute 56,1%. In München beträgt der Anteil von Kindern unter 6 Jahren 58,6%. In Nürnberg bereits 66,7%. Zwei Drittel der Kinder unter 6 Jahren sind Ausländerkinder. Da kann man natürlich stöhnen. Da kann man sagen, in 20 Jahren sind diese Städte in fremder Hand. Oder man kann dem eine Politik entgegensetzen, wie wir Nationaldemokraten das tun. Und angesichts solcher Zahlen sagen wir, deutsche Kinder braucht das Land. Und nicht wie die etablierten Politiker, die durch unberechtigte Vergabe von Kindergeld an Fremden, Kindergeld ist eine volkspolitische Maßnahme, die für das eigene Volk gedacht ist und nicht für die ganze Welt oder für ganz Europa eigene Kinder fördern sollte. Aber wir haben ja eine Familienminister von der Leyen, die erst kürzlich in einem Interview erklärt hat, und werte Freunde, das erschüttert mich wirklich, wenn ich sehe, dass eine Mutter von 7 Kindern so etwas sagt, indem sie sagt, es macht keinen Unterschied nach den Studien, ob die Kinder jetzt in gleichgeschlechtlichen Ehen oder ob sie in normalen Ehen aufwachsen. Ja, werte Freunde, wo sollen die Kinder denn herkommen, wenn es keine normalen Ehen mehr gibt? Ich wehre mich, und wir Nationaldemokraten, denke ich, haben da große Übereinstimmung mit den Patrioten in ganz Europa. Wir wehren uns dagegen, dass die 5% Homos in unserer Gesellschaft so überbewertet werden, dass man mittlerweile sogar das Familiensplitting abschaffen will oder aber auf gleichgeschlechtliche Partnerschaft übertragen will, um alles gleichzustellen, werte Freunde, da fange ich doch an, mich zu schämen. Und wenn ich dann noch weiß, dass wir bis in die 80er Jahre hinein einen Paragraphen 175 in Deutschland hatten, der Kinder schützen sollte und heute in gleichgeschlechtliche Ehen Kinder adoptieren können, dann frage ich mich, in welcher kaputten Gesellschaftsordnung leben wir denn eigentlich? Ich habe nichts gegen Homosexuelle, da ich bin in einer aufgeklärten bundesrepublikanischen Gesellschaft groß geworden. Mir ist das vollkommen egal, ob der Wobereit, der noch regierende Bürgermeister von Berlin, sich beim nächsten Bilderberger Kongress mit dem ehemaligen Bürgermeister von Hamburg, mit dem Ole von Beusen, Doppelzimmer nimmt, oder ob da vielleicht noch der Westerwelle mit in die Kiste steigt. Liebe Freunde, was jeder hinter seinen vier Türen macht, ist mir egal. Aber diese Überbewertung in Deutschland, dass jeder in einer Talkshow gleich sagen muss, wie toll das ist, er ist schwul, er hat die ersten homosexuellen Erfahrungen gemacht und alles platzt Beifall als ob das das Normalste von der ganzen Welt sind. Ja, werte Freunde, da werde ich wieder zum aktiven Christen, weil nämlich der Papst damals gesagt hat, dieses Verhalten ist abnormal. Wir haben ein familienpolitisches Programm. Die Zeit erlaubt es mir nicht mehr, das heute zu erläutern. Aber in vielen europäischen Parteien wird ähnlich gedacht, in nationalen Parteien wie heute. Wir haben jetzt bereits in den letzten Wochen erste Kontakte zu unseren Freunden, die bereits im Europäischen Parlament sind, aufgenommen. Wir sprechen bereits miteinander. Wir machen uns darüber Gedanken, wie wir nach dieser Europawahl im Europäischen Parlament nationale Politik betreiben können und betreiben wollen. Natürlich warten Sie erst darauf, dass ich sage, mit wem. Aber das macht man natürlich nicht, bevor wir ins Europaparlament eingezogen sind, bevor wir die Erfolge haben und dies dann öffentlich verkünden werden. Wir werden natürlich dafür sorgen, dass unsere Interessen in Europa gewahrt werden und die Interessen der Nationalisten in allen europäischen Ländern sind gleich. Sie wehren sich gegen Überfremdung, sie wehren sich gegen Fremdbestimmung durch das Kapital, sie wehren sich gegen Ausbeutung durch die Banken und durch die Großindustrie. Wir haben eine ganze Menge gemeinsame Berührungspunkte, mit denen wir arbeiten. Und werte Freunde, sollte ich im nächsten Europäischen Parlament sitzen, dann werde ich dort natürlich auch die Besonderheit Deutschlands ansprechen. Denn ich finde es ja zum Übel werden, wenn eine Frau Merkel sich immer mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt bewegt und sagt, die Menschenrechte werden in Russland verletzt, die Menschenrechte, die werden in China verletzt. Ja, werte Freunde, und wie viele tausend Nationalisten, Patrioten sitzen in deutschen Gefängnissen, nur weil sie stolz darauf sind, Deutsch zu sein, weil sie gegen Sonderparagrafen verstoßen haben. Und wenn ich sehe, dass ein Mann, der im letzten Verbotsverfahren mit mir als Anwalt gestanden ist, wie Horst Mahler, 12 Jahre im Gefängnis sitzt, der hat keine Frau vergewaltigt, der hat kein Kind vergewaltigt, der hat auch keine Kinderpornos oder eben nackte Bilder von Jungs heruntergeladen. Nein, der hat nur seine Meinung gesagt, die in England nicht bestraft würde, die in Amerika nicht bestraft würde, die in Australien nicht bestraft würde. Aber in Deutschland muss dieser alte Mann für 12 Jahre ins Gefängnis und da kommt Frau Merkel mit Menschenrechten in China oder in Russland. Pfui Teufel, sie soll sich mal für Deutschland einsetzen. Wir werden auf eine europäische nationale Front hinkommen. Das werden hinarbeiten und hinkommen. Das muss unsere Antwort sein. Wenn wir dies in den nächsten Jahren nicht schaffen, dann wird Europa in der Tat verloren. Zum Glück hat Sarrazin festgestellt, dass die multikulturelle Gesellschaft in der Bundesrepublik noch durch Parallelgesellschaften begründet wird. Und Parallelgesellschaften heißt, sie sind noch nicht verschmolzen. Aber dafür gibt es jetzt ja überall Integrationsbeauftragte bis runter in die kleinsten Gemeindeparlamente, die dafür sorgen, dass dies künftig abgeschafft wird. Warum gibt es diese Parallelgesellschaften? Die gibt es deshalb nicht, weil die Deutschen so nationalstolz sind, sondern weil die Ausländer es sind. Die sagen sich halt, und man muss das ja mal offen ansprechen, wie das ist. Da sagt der Vater halt zum jungen türkischen Jungen, ja, wenn du jetzt in dem Alter der Pubertät bist, schau dich mal um, irgendwo gibt es schon eine deutsche Schlampe, die du ins Bett ziehen kannst. Aber das eine ist es nur zu probieren. Wenn geheiratet wird, das habe ich mit deinem Opa schon ausgemacht vor 5 Jahren. Schon bei deiner Geburt habe ich das besprochen. Dann wird die geheiratet oder du wirst enterbt. Die halten sich daran, an das, was sie sagen. Und erschütternd ist es, dass es aber immer wieder Ausrutscher gibt bei Deutschen, die gar nicht erkennen und es erst erkennen, wenn sie hinterher verlassen werden, wem sie aufgesessen sind. Ein bisschen mehr Identitätsbewusstsein, Nationalstolz täte uns Deutschen auch gut. Natürlich gehört die Türkei nicht zu Europa. Aber die Türken waren immer ein verlässlicher Partner für das Deutsche Reich. Auch schon für das Deutsche Kaiserreich. Man darf nie vergessen, dass sie bis zum Schluss des Zweiten Weltkrieges auch so lange wie möglich Neutralität gewahrt haben. Und viele deutsche Kriegsgefangene sind über die Türkei aus Russland zurückgekommen nach Deutschland. Und die Türken sind sicherlich ein fleißiges Volk. Und sie sollen das auch bleiben, aber in der Türkei, nicht in Deutschland. Und daher sagen wir eben nicht nur die Einwanderung stoppen, nein, wir sagen eben auch noch, wir fordern zusätzlich noch die Rückführung der Ausländer zu beginnen. Und das werte Kameradinnen, Kameraden, werte Freunde hier, man muss auch mal ganz ehrlich gesagt sein. Man kann ja schön applaudieren, Rückführung von Ausländern. Letztes Mal an einer Theke, wir standen da mit mehreren zusammen, ein paar Schnäpse waren getrunken, wir diskutierten auch über die Rückführung und dann sagte einer, die Rückführung ist überhaupt kein Problem, das kann nur ein Transportproblem der Deutschen Bundesbahn sein. Aber, werte Freunde, das ist es eben nicht. Das ist nicht der Punkt zum Applaudieren. Weil somit würden wir keine nationale Politik machen, somit würden wir auch nicht beweisen, dass wir fähig sind, parlamentarische Politik zu machen. Natürlich braucht es deswegen ein Ausländerrückführungsgesetz. Und das sagen wir ja in 5 Punkten ganz genau, wie das gehen kann. Und wenigen Schritten will ich Ihnen auch eins erklären. Wir sagen halt, was ich am Anfang schon sagte, wer nichts in die Sozialkasse einbezahlt, hat keinen Anspruch. Aus dem Grund fördern wir die sofortige Ausgliederung aller Ausländer in Deutschland aus dem deutschen Sozial- und Rentenversicherungssystem. Habe Ihnen jetzt einige wieder sagen, wenn Sie das hören, das ist ja richtig ausländerfeindlich. Ist es eben nicht, weil wir sagen, wer hier 10, 20, 30 Jahre eingezahlt hat, der muss sein Geld natürlich ausgezahlt bekommen. Und das können 50, 60 oder 80.000 Euro sein, ist aber immer noch billiger, als wenn sie in Deutschland bleiben. Und mit diesem Geld kann er sich eine Existenz in der eigenen Heimat aufbauen. Und hat er natürlich die Wahl, ob er hier in einem nationalen Deutschland bleibt oder lieber sich in seiner Heimat, wo er herkommt, eine eigene Existenz aufbaut. Und ich bin überzeugt, viele werden dies als Chance begreifen, endlich dort in ihrer Heimat etwas aufzubauen, statt in der Fremde hier. Und dann, liebe Anwesende, müssen wir natürlich auch einmal sagen, und das ist das, was mich erschüttert, wenn ich in meine alte Wahlheimat Bayern komme und dort übers Land fahre. Dort sieht man die ganzen vielen kleinen Bauernhöfe. So 20 Hektar, 25 Hektar. Durch die EU zerstört, die Bauern sind dann irgendwann, oder die Landwirte, wie man heute sagt, haben bei BMW angefangen und mittlerweile stehen die alle zum Verkauf. Wer kauft? Meistens sind es türkische Familien mit 6, 7, 8 Kindern. Was machen die denn dort? Ja, wenn sie Land haben, fangen sie es an zu bebauen. Und das, werte Freunde, wird natürlich später ein Problem, weil die sagen, dieses Land haben wir gebaut, hier haben wir unser Gemüse angepflanzt, das ist unser Land. Und aus dem Grund sagen wir in unserem Rückführungsprogramm, kein Ausländer darf Eigentümer an Grund und Boden werden. Das ist unveräußerliches Recht des deutschen Volkes. Er kann es mieten, er kann es pachten, aber nicht kaufen. Und wieso so etwas unfreundlich für Investoren sein soll, wieso sowas ausländerfeindlich sein soll, begreife ich alles nicht. Aber werte Freunde, wir werden die Möglichkeit haben, demnächst auf europäischer Ebene wesentlich mehr zu sagen, als wir das bisher konnten. Und ich bin überzeugt, wenn wir dies tun, wird man auch mehr und mehr unsere Stimmen hören. Und wir sind natürlich nicht gegen Europa, wir sind für Europa. Wir sind für ein Europa der Vaterländer. Als Patrioten und als Nationalisten sagen wir es mit aller Deutlichkeit, Deutschland ist größer als die Bundesrepublik und die EU, Europa ist größer als die Europäische Union. Und daher... Und daher fordern wir in einem Europa der Vaterländer den Einschluss der Ukraine und Russland. Wir haben auch Bedingungen für eine Europapolitik. Und zwar fordern wir mit aller Klarheit und Deutlichkeit raus aus der NATO, Gründung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Wir fordern raus aus dem Euro. Wir wollen nicht länger Zahlmeister der ganzen Welt sein. Und liebe Freunde, wir fordern kriminelle Ausländer und Scheinasylanten raus aus Deutschland. Das Saarland hat nach dem Kriege schon einmal bewiesen, deutsch zu sein. Euer erster Ministerpräsident Dr. Hubert Ney schildert auch diesen Fall in meinem Buch. Ein bisschen Werbung muss ich ja auch machen. Noch bin ich ja arbeitslos. Das hofft sich ja, wird sich ja hoffentlich bald ändern. Und dieser erste Ministerpräsident des Saarlandes hat 1969 für die NPD kandidiert. Warum hat er das getan? Weil Konrad Adenauer der erste deutsche oder bundesrepublikanische Kanzler, weil dieser also damals gefordert hat, die Saar möge für den Anschluss an Frankreich stimmen, damit also wir uns schneller mit Frankreich aussöhnen. Ihr Saarländer habt aber nicht für Frankreich, ihr habt für Deutschland gestimmt. Und ich hoffe, dass es auch viele Saarländer und viele, ganz viele Deutsche in ganz Deutschland am 25. Mai tun werden. Bei den Kommunalwahlen, die gleichzeitig in 10 Bundesländern stattfinden, bei der Europawahl, haben alle Bürger die Möglichkeit, national zu wählen und der NPD ihre Stimme zu geben. Sie müssen nicht mehr wie früher denken. Die Stimme ist ja verloren. Die NPD schafft die 5% sowieso nicht. Nein, zum ersten Mal könnt ihr auf Bundesebene eure Stimme nach eurem Herzen geben und das nationale Original wählen. Und ich bin sicher, wir werden nicht mit Udo Vogt alleine einziehen, sondern wir werden mit 2, 3 oder 4 Abgeordneten ins Europaparlament einziehen. Und ich bitte den Dr. Olaf Roos jetzt mal nach oben zu kommen, damit ihr auch mal die beiden Kandidaten zusammen seht, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Deutschland in Europa vertreten werden. Kameradinnen und Kameraden, für Deutschland, für Europa!